Sie hören Popstop, das Musikradio. Und nun Facts und Platten, Teil 33. Wir sind im Jahre 1963, der dritte und letzte Teil dieses Jahres. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore, quoi que tu penses. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore, par ton silence, tu parais la plus forte, mais tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Heute dann im letzten Teil, im dritten letzten Teil von 1963 geht es um Frankreich und Deutschland. Und aus Frankreich kommen jetzt ein paar schöne Hits, die man in der Regel auch hier in Deutschland kennt. Zum Beispiel diese Nummer hier, Donne-moi ma chance im Original. Ein Titel, der da heißt Too Late to Worry, Too Late to Worry. Geschrieben von Burt Bacharach und Hal David. Die haben dieses Dings geschrieben und haben damals einen großen Erfolg damit gehabt. Da sind also ein paar hingegangen, die mit diesem Titel aufliefen und damit auch in den Hitparaden waren. Die Highlights, wenn man das sieht, Richard Anthony machte die französische Version und war damit schon ein Renner in Frankreich, einer der großen Hits des Jahres 1963 und eben auch eine Platte, die man hier in Deutschland hörte. Also es gibt ja so viele französische Hits, die Nummer 1 waren in den Charts, aber die eigentlich nie außerhalb von Frankreich erfolgreich waren, nur eben in Frankreich. Richard Anthony machte also den Opener mit Donne-moi ma chance und jetzt derjenige, der im Jahre 1963 in Frankreich abräumte wie Jack. Ich habe das nie verstanden, irgendwie fand ich immer den Typen unsympathisch, aber ich bin ja auch nicht der Plattenkäufer in Frankreich gewesen. Johnny Hallyday war einer der großen Abräumer des Jahres 63 in Frankreich und einer seiner großen Hits war eine französische Version, wenn man so will, vom Hit Dadou Run Run. Dadou, run, run, run, dadou, run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Dadou, run, run, run, dadou, run, run. Oui, mon amour est mort. Oui, bien sûr, j'ai eu tort. Oui, j'aimerais encore. Dadou, run, run, run, dadou, run, run. Quand l'amour s'en va, il s'en va pour de beau. Dadou, run, run, run, dadou, run, run. Ne pleurez pas, on n'y peut rien au fond. Dadou, run, run, run, dadou, run, run. Oui, elle m'a dit adieu. Oui, après tout, tant mieux. Oui, l'amour est un jeu. that you run, run, run, that you run, run. C'est pour toujours. Dadu ran ran ran, dadu ran ran. Peut-être bien que ce sera vrai un jour. Dadu ran ran ran, dadu ran ran. Oui, peut-être demain. Oui, à tous mes chagrins. Oui, j'aimerai sans fin. Dadu ran ran ran, dadu ran ran. That you run, run, run, that you run, run. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That you run, run, run, that you run, run. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That you run, run, run, that you run, run. Yeah. In den 50er Jahren hatten die Franzosen ihren Markt offensichtlich für englischsprachige Versionen völlig gesperrt. Und deshalb kamen die auch nicht in die entsprechenden Hitparaden oder eben ganz selten mal eine englischsprachige Aufnahme in der französischen Hitparade. Schaut man sich allein das Jahr 1963, den Dezember an, da stellt man fest, boah, was ist denn jetzt los in Frankreich? Da war auf Platz 2 in der Hitparade She Loves You von den Beatles, auf Platz 9. Ah ne, das ist dann wirklich auch wieder französisch. Auf Platz 14 war I Want to Hold Your Hand. Dann kommen Aufnahmen wie Louie Louie von den Kingsmen, Bossa Nova Baby von Elvis Presley, Washington Square von Village Stompers, schöner Titel ist das, Instrumentalaufnahme. I Saw Her Standing There von den Beatles. Dann Say You're Mine von Cliff Richard oder Kansas City von Trini Lopez. Workout Stevie, Workout. Alles Titel. Englischsprachige Titel in der französischen Hitparade im Jahre 63. Also offensichtlich war die Welle, die durch die Beatles ausgelöst wurde, auch in Frankreich einfach nicht aufzuhalten. Und wenn ich jetzt eine frühere Hitparade des Jahres nehme, da ist dann plötzlich auf Platz 9, nee, sogar 6, 6 im April 63 ist auf Platz 6 in der französischen Hitparade ein Titel, den hätte ich niemals da erwartet, aber ging eben. Ricky Nelson steht da auf Platz 6 mit Teenage Idol. Some people call me a teenage idol. Some people say they envy me. I guess they got no way of knowing how lonesome I can be. I need somebody to be my baby, someone to tell my troubles to. I've got no time to ever find her, 'cause I'm just passing through. I travel around from town to lonely town. I guess I'll always be just a rolling stone. If I find fortune and fame and lots of people know my name, that won't mean a thing if I'm all alone. I get no rest when I'm feeling weary. I gotta pack my bags and go. I've gotta be somewhere tomorrow to smile and do my show. I travel around from town to lonely town. I guess I'll always be just a rolling stone. If I find fortune and fame and lots of people say they envy me. I guess they've got no way of knowing how lonesome I can be, how lonesome I can be. Das ist einfach auch eine schöne Melodie und da spielt es keine Rolle, in welcher Sprache sie gesungen wird. Teenage Idol mit Ricky Nelson aus der französischen Hitparade des Jahres 1963. Und jetzt nochmal eine Nummer von Johnny Hallyday. Qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pourtant, pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. La chose que je pense, ça peut être l'essence. J'ai perçu subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille. Quand je pourrais me la payer content. J'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée sans trop nous presser. Nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer dire en médusé. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. C'est beau drôler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille Citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison. De celle que j'aime, les poches à plat. Ouais, pourtant si elle m'embrasse, c'est rien qu'une fois. Je dirais certainement en parlant de moi. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. Alles ist bekloppt, muss man sagen. Johnny Hallyday, der 63 noch macht, als wäre der Rock'n'Roll immer noch da. Aber er galt ja auch als der größte französische Rocker. 1963 kam eine junge Dame, die über viele, viele Jahre in Frankreich Hit auf Hit hatte, aber hier in Deutschland kein Mensch kannte. Sie nannte sich Sheila und der richtige Name war Annie Chancel. Sie stammte irgendwo aus Südfrankreich und kam mit Ballett und Gesangsunterricht und Klavierunterricht und spielte in einer Gruppe, die hieß die Gitarrenbrüder. Und 1962, war sie also 17, trifft sie auf den Songschreiber Claude Carrère. Und der bringt sie zur Plattenfirma Philips. Und im November 1962 erscheint ihre erste Platte. Und im Februar 1963 die zweite. Und die wird ihr erster Hit. L'école est finie. Schule ist aus. War wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt für sie wirklich dann aus. Innerhalb von 4 Monaten wurden 600.000 Exemplare verkauft. Und das war dann ein Millionseller. Und dann ging es Schlag auf Schlag auf Schlag. Und wenn man es genauer betrachtet, in Frankreich war sie ein Superstar bis in das Jahr 1983. Aber irgendwann kam sie auch und hat gesagt, ich singe jetzt mal was Internationales. Mal gucken, ob ich damit auch Erfolg habe. Und sie nannte sich und die Gruppe, mit der sie auftrat, Sheila B. Devotion. Sheila B. Devotion war also diese kleine Sheila, die ab 1962, 63 in Frankreich der Superknüller war. Der erste Hit war Love Me Baby. In Deutschland ein Platz immerhin 9. Dann kam Singing in the Rain und schließlich kam 1979 eine Nummer, die war dann auch in Großbritannien ein Knüller. Titel hieß Spacer. Spacer, bei uns in Deutschland wieder ein Top-10-Hit. Jahre später sollte Spacer von Sheila B. Devotion noch einmal Pate stehen für einen Hit, der da hieß Crying at the Discotheque im Jahre 2001 und war von der Gruppe Alcazar. Hier ist die kleine Sheila, die da sich darüber freut, dass endlich die Schule aus ist. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Penser, j'en perds la tête. Mais oui, Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Ob man ihn nun mag oder nicht, aber er hatte 1963 wirklich Hit auf Hit in Frankreichs Johnny Hallyday, der im Jahre 2017 gestorben ist an Lungenkrebs. Er hatte 2017 irgendwann gesagt, er leide an Lungenkrebs und ist im Dezember 2017 daran gestorben. 2011 hatte er bereits eine Darmkrebsoperation hinter sich. Er lag mehrere Tage in künstlichem Koma schon im 2009. Nach einer Bandscheibenoperation. Aber wenn er auf die Karriere zurückgeschaut hat, hat mehr als 180 Tourneen gemacht, verkaufte mehr als 110 Millionen Schallplatten, wurde mit 40 goldenen Schallplatten ausgezeichnet und. Aber man nimmt nichts mit. Als er starb, war Frankreich fast im Staatstrauer, denn er war Zeit seines Lebens ein französischer Superstar, obwohl er eigentlich gar nicht so aus Frankreich stammte. Zumindest hat er immer so getan, als wäre er gar nicht in Frankreich. Aber wo kommt er denn her? Er wurde als Sohn eines Belgiers und einer Französin geboren und war zunächst Belgier und nahm 1961 dann die französische Staatsangehörigkeit an. Johnny Hallyday mit einem weiteren Hit aus dem Jahre 1963. Toutes les fois, mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence, tu défies les hommes, tu chipes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme. À ce petit jeu, tu t'amuses trop et tu laisseras ta peau. Dans la vallée de notre enfance, tu as commis les pires des offenses. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence, tu défies les hommes, tu chipes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme. À ce petit jeu, tu t'amuses trop et tu laisseras ta peau. Même l'amitié pour toi n'a pas de nom et tu t'es joué de moi sans façon. Voilà pourquoi ce soir tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Je t'aimais bien pour ton ami, tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Les bras en croix. mit Johnny Hallyday. Jetzt gucken wir mal in die deutsche Hitparade von 63. Und da gibt es wieder eine Jahreshitparade. Die machten die Auflistungen, die Engländer übrigens auch, Amerikaner machten sie auch, Franzosen hatten damit nichts am Hut. Wobei man wirklich sagen muss, französische Hitparade ist etwas, ja, gerade mal ein kleiner Gradmesser von dem, was im jeweiligen Monat davor ging, ob da die richtigen Plattenverkäufer alle zusammengezählt wurden. Ich weiß es nicht, spielt auch keine Rolle, ich habe auch keine anderen Unterlagen. Aber es sind ja schöne Titel dabei. Aber diese Aufnahme hier ist von Johnny Hallyday noch die schönste gewesen von denen, die ich jetzt gespielt habe. Alles 63er Platten. 63, der Hit des Jahres in Deutschland. Also, ich habe jetzt gelesen, er heiratet jetzt. Weiß auch nicht, warum er es macht. Aber auf der anderen Seite, wenn es ihm doch Spaß macht. 63 Hit des Jahres. Freddy, Junge, komm bald wieder. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Die große Zeit war das von Freddy Quinn Anfang der 60er Jahre, 63, ein Höhepunkt in seiner Karriere. Und es sollte auch noch ein paar Jahre so weitergehen, dass es immer hagelte mit Bravo Ottos oder sonstigen Auszeichnungen von Radio Luxemburg oder sowas. Da war ja schon der Knüller. Auf Platz 2 stand diese Platte bei den Hits des Jahres 1963. Junge, komm bald wieder. Die Nummer 1 war die Platte, die ich ja schon gespielt habe vor 2 Wochen. Schuld war nur der Bossa Nova von Manuela. Und schaut man sich jetzt die Jahreshitparade an, stellt man fest, ja, also während man in Frankreich, wie ich ja eben erzählt habe, schon sehr auf international umgeschwenkt war, in vielerlei Hinsicht, mit vielen Titeln, war man in Deutschland doch noch sehr stramm deutsch. Also Elvis kam man hier auch nicht vorbei, aber ansonsten waren das schon alles Nummern, die dann entweder von Italienern gesungen wurden. Rocco Granata war nicht mit Marina der Hit des Jahr, unter den Hits des Jahres, sondern Buona Notte. Das vergisst man. Man denkt immer, Rocco Granata war doch auch so ein One-Hit-Wonder. Nee, war es eben nicht. Das war auf Platz 3, Buona Notte. Und Platz 4 war Gitte. Gitte, die diese Art von Musik, glaube ich, gar nicht so sehr liebte, aber auch wusste, was soll der Quatsch, ich verdiene damit mein Geld und es wäre sehr undankbar, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das eigentlich Mist, was ich da singe, also hat sie es unterlassen. Also da war sie erfolgreich mit dem Titel »Ich will ein Cowboy als Mann«. Und mittendrin wird dann gesagt, was willst du denn mit diesem Cowboy, nimm noch den von der Bundesbahn. Ja, das ist es, wenn man doch sieht, wie oft die streiken, ist der Mann auch oft zu Hause. Das ist doch eine schöne Sache und dafür kriegt er dann 15% im Lohn im Jahr mehr. Oder so. Ich weiß nicht, ob das damals Absicht oder absehbar war, dass es mal so kommen würde. Wusste Gitte sicher auch noch. Hit, ich will ein Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Mama meint, nun wird es Zeit, du brauchst nen Mann, und zwar noch heut. Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Da rief ich, no, no, no, no, no, mit dem werd ich des Lebens nicht mehr froh. Aber warum denn nicht, Kind? Da hast du doch deine Sicherheit. Denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn. Was willst du eigentlich? Ich will nen Car. Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Papa sagt, ich wär sehr schön. Ich hätt Figur von der Lorraine. Produzent vom Film kommt dann, der würde dann mein Ehemann. Da rief ich, no, no, no, no, no, mit ihm werd ich des Lebens nicht mehr froh. Ich verstehe dir nicht, warum nimmst du nicht den Film, Fritzen? Du bist aber besser als dein Vater, was willst du eigentlich? Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy. Gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Tja, wahrscheinlich hat sie zu viel Fernsehen geschaut, vielleicht sogar deutsches Fernsehen, oder vielleicht gab es das in Dänemark auch, die Serie Bonanza. Ab Oktober 1962 lief diese Serie hier in Deutschland und sie lief ziemlich, ziemlich lange. Es gibt eigentlich zwei Western-Serien, TV-Serien, die lange gelaufen sind. Einmal Rauchende Colts, davon gab es immerhin 635 Folgen und es gab 431 Folgen von Bonanza. Bonanza, das war schon ein Hammer, der Vater, der alleinerziehende Vater mit drei Söhnen, ja, weiß ich, waren gut, waren aus dem Windelalter raus, aber trotzdem hat man sich immer wieder gefragt, wie ist der an die drei Kinder gekommen? Und wird da irgendwann mal erklärt, aber ich glaube, da haben die meisten gar nicht zugeguckt, weil die warteten auf Action. Und die ging ja auch, die lief relativ lange im deutschen Fernsehen und wird auch irgendwo, hat man so gefühlt, immer wiederholt, ewig. Irgendwann wird man sie klonen und wird dann durch künstliche Intelligenz auch alle Schauspieler wieder darstellen. Lorne Greene fand ich immer toll, als das war der Papa Ben Cartwright. Pernell Roberts, na, war schon etwas zu seriös dafür, Adam Cartwright. Dan Blocker oder auch Hoss genannt, Eric Hoss. Eric war der richtige Vorname von ihm. Siehst du, wusste ich gar nicht. Eric Hoss Cartwright und Michael Landon. Er spielte den Little Joe, Joseph Francis Cartwright. Ach je, war das schön. Und dann gab es welche, die durchspielten, zum Beispiel Victor Senyang. Victor Senyang. Das war der Hop Sing, der die ganze Zeit mit Alf war, schon eine tolle Serie. Und kein Wunder, dass natürlich versucht wurde, mit der Serie auch Geld zu machen, auch mit der Melodie, mit der Bonanza-Melodie. Und die war in der deutschen Hitparade nicht vertreten mit dem Original, sondern von Ralf Paulsen. Gut wie Gold, Bonanza. Nächtelang die Trommel sang, die Rieder der Prärie. Unser Recht ist gutes Recht, Bonanza. Und unser Land ist gutes Land, das verlässt man nie. Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfend Hand in Hand. Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten wir das Land. Als das Land ein freies Land, Bonanza, kamen sie durch die Prärie, tausend und noch mehr. Der Tag war lang, bis man uns bezwang, Bonanza. Es begann mit tausend Mann, es kamen immer mehr. Unser Recht war gutes Recht, Bonanza. Und unser Land war gutes Land, wir liebten es so sehr. Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfend Hand in Hand. Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten wir das Land. Der Abend winkt, die Sonne singt, Bonanza. Sonnenlicht, das sehen wir nicht, das sehen wir nimmer mehr. Der Abend winkt, die Sonne singt, Bonanza. Sonnenlicht, das sehen wir nicht, das sehen wir nimmer mehr. Zuhören darf man bei dem Textverklee nicht, der ist so schwachsinnig, dass es brummt. Aber darum ging es ja auch nicht. Es ging ja darum, ah, schöne Melodie, oder Bonanza, hast du die letzte Folge gesehen? Klar habe ich die gesehen. You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got one. Disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil. Like an angel, look like an angel. Walk like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are. skies. When you are devil in disguise. Oh yes you are devil in disguise. Oh yes you are. Sagt er eben schon, unter den wirklich erfolgreichen Platten des Jahres 1963 in Deutschland waren auch internationale Hits, kommen auch gleich noch ein paar, aber eben auch Nummern, von denen man sagte, ja, die klingen ja wirklich schön, das ist doch eine wunderbare Aufnahme, die hier Ole Elvis aufgenommen hatte für die Charts. You're the Devil in Disguise war eine wunderbare Aufnahme. Oder auch Kiss Me Quick. Und beide Titel sind übrigens auch in der französischen Hitparade aufgetaucht. Aber in Amerika waren sie eigentlich gar nicht so berauschend. Da hat man wahrscheinlich gesagt, oh, das ist jetzt schon wieder so ein Larifari-Zeugs. Die beiden Elvis-Titel aus Deutschland waren Kiss Me Quick und You're the Devil in Disguise. Und das kommt jetzt. Kiss Me Quick. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are the lips I long to know. So, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. Because I love you so. Kiss me quick. Because I love you so. Kiss me quick. Because I. Eine Platte aus dem Jahr 1962 ist noch rübergerutscht irgendwie in die deutsche Hitparade. Tommy Rowe, ein Junge, der 1942 geboren wurde. 1958 kam er mit einer eigenen Band, die hieß Satins. 1960 hatte er einen Titel, der hieß Sheila. Den hatte er schon geschrieben, als er 14 Jahre alt war. Aber die Version sollte keine Spuren in den Hitparaden hinterlassen. Und 1982 kam er dann als Solist und er nahm Sheila nochmal erneut auf. Und diesmal klappte es und war Mitte 62 Nummer 1 in den USA, im Herbst 62 Platz 3 in Großbritannien. Und 11/12/62 Platz 9 in Deutschland. Aber schwappt wohl offensichtlich noch in der Zusammenzählung der Hitparaden und der Laufzeit in der Hitparade, schwappt es wohl noch ins Jahr 1963, dass es da aufgeführt wurde. Susie Darling, Folk Singer, Everybody, Come On. Weil man denkt immer bei Tommy Rowe, Sheila, das war doch der mit Sheila, sonst hat er doch nichts gehabt. Die Hits gingen bis in das Jahr 1963. 71 und hat immer noch weitere Tournees gemacht und hat gedacht, ach komm, was ich jetzt zu Hause rumsitze, mache ich doch mal lieber wieder ein neues Plättchen. Hier ist Tommy Rowe mit diesem Hit aus dem Jahre 62, 63, eben Sheila. Das dauerte manchmal bei uns, ehe die Platte sowieso veröffentlicht wurde. Wenn sie dann in den USA ein Hit wurde, irgendwann hat man gesagt, ja, könnten wir ja vielleicht auch veröffentlichen. Und so kommen Platten aus dem Jahre 62 in die Endabrechnung des Jahres 1963. Das passierte auch mit einer Platte von einem Mann, der Ezekiel Christopher Montanez hieß. Oder heißt Los Angeles, Kalifornien ist er geboren. Sein Vorbild war Ritchie Valens. Sah ein bisschen so aus wie Ritchie Valens. Ein bisschen besser, sagen wir mal so. Man müsste fast sagen, nicht so viel mexikanisch. Also jedenfalls, er sah aus, wie die Teenies ihn noch wollten. Chris war dann noch Schulfreund der Beach Boys. 1960 machte er seine ersten Platten. Und 1962, 63 hatte er den weltweiten Erfolg Let's Dance. Das war so eine Masche in jenen Jahren. Das war dann der Peppermint Twist, der aufkam, Pony und was weiß ich alles. Jedes Jahr zumindest 1, 2, 3 neue Tänze. War gut für die Tanzschulen, war blöd für diejenigen, die so rumhoppelten wie ich und sich freuten, dass sie gerade ein bisschen was gelernt hatten. Und dann kam schon was Neues. Kriege ich niemals auf die Reihe. Musste ich auch nachher gar nicht. Deshalb wurde ich ja Discjockey, war in den Diskotheken hinter den Plattentellern und konnte deshalb sagen, ich würde so gerne mal tanzen, aber ich kann nicht, weil ich muss ja hier stehen bleiben, bedauerlicherweise. Die Karriere von Chris Montez ging so bis ins Jahr 1973. Da kam als letztes nochmal Aino Digas, war ganz nett. Und seine schönste Platte, die ich so im Ohr habe, ist The More I See You aus dem Jahre 1966. Aber wir sind bei 63. Und bei 63, da muss man eben spielen die Aufnahme Let's Dance. Hier finde ich auch süß. Auf der CD ist erstmal ein Gruß von Chris Montez. Hello everybody, this is Chris Montez. You're about to hear my greatest hits and some of my own special favorites. I had a great time recording them, and I think you'll enjoy hearing them again. This album really brings it all back to me. From headlining with the Beatles in England to some great times recording in the studio. The memories are all very strong. So come on, everybody. Let's dance. So vengan todos. Vamos a bailar. One, two, three. Mashed Potatoes wurde hier erwähnt. Und das war natürlich schon gefährlich, wenn man jemand sagte, gnädige Frau, Sie haben so hübsche Beine. Können Sie gut Mashed Potatoes tanzen? Weil Mashed Potatoes sind Stampfkartoffeln. Also ich weiß nicht, ob das eine Frau unheimlich gerne gehört hat. Jacqueline Boyer war im Jahre 1963, die Französin, war im Jahre 1963 hier in Deutschland sehr, sehr erfolgreich. 1960 hatte sie mit Tom Philippi den Grand Prix Eurovision gewonnen. Das war auch hier in Deutschland ein Erfolg. Und da kamen hier zumindest in Deutschland noch weitere Erfolge. Und der größte von ihr war 63 die Nummer Mitsu. Jacqueline Boyer, die Mutter von ihr, war Lucienne Boyer, die schon in den 40er, 50er Jahren ein international erfolgreicher Star war. Es war am Fujiyama im Kirchenpark. Er war aus Yokohama und fand sie einfach süß. Mitsu, Mitsu, Mitsu, mein ganzes Glück bist du, denn Kimono trägt keinen so schick wie du alleine. Mitsu, Mitsu, Mitsu, was sagst denn du dazu? Ich weiß, weiß für uns beide, das wär so schön mit zu. Heute Abend ist Laternenfest, wo sich manches gut bereden lässt. Wenn der Mond scheint in der Lotuszeit, ist die Mitsu, Mitsu, Mitsu, mein ganzes Glück bist du. Laternen in den Bäumen, die laden ein zum Träumen. Mitsu, Mitsu, Mitsu, was sagst denn du dazu? Wir wollen nicht versäumen von größtem Glück, Mitsu. Es war am Fuji. Da nähte sie aus Seide ein weißes Hochzeitskleid. Ding Dong. Sukiyaki war im Jahr 63 auch erfolgreich, also so japanische Lieder, ja, kamen an beim Publikum. Mitsu, Mitsu, Mitsu, auf den Text musste man ja nicht weiter achten. Jemand, der über Jahre hin in Deutschland erfolgreich war, eine gewisse Concetta Rosa Maria Franco Nero. Wir kennen sie als Connie Francis. 1938 wurde sie geboren. Ab 1958 war sie regelmäßig in den internationalen Hitparaden zu finden. Und irgendwann sagte sie, ach komm, ich mache so ein paar Platten in deutscher Sprache. Die Liebe ist ein seltsames Spiel oder schöner fremder Mann. Waren 60, 61 erfolgreich für sie. Paradiso 1962 und 1963 hatte sie den Superhit Nummer 1 in der deutschen Hitparade und natürlich auch in der Jahreshitparade ziemlich oben. Barcarole in der Nacht. Barcarole in der Nacht mit Connie Francis. Andere, die er liebt. Tja, und noch einen großen Hit aus dem Jahr 1963 in Deutschland von einer Gruppe, die, da denkt man doch, die muss doch aus der Südsee kommen. Tahiti, Tamores. Ja, Mensch, das klingt doch schon. Und dann singen sie auch so schöne, so schönen Text wie Vini Vini Vana. Und denkt, das muss doch Südsee sein, unbedingt. Aber wenn man dann nochmal dahin schaute, wer waren denn die Tahiti Tamores? Zum Beispiel eine Monika Grimm oder eine Doris Inge Wegener, die man hier besser kannte als Manuela und Charlotte Marianne. Die drei Mädchen waren die Tahiti Tamores und hatten eine Nummer 1 in der deutschen Hitparade. Kurz danach kam dann für Manuela der Hit Schuld war nur der Bossa Nova und dann war es mit Tahiti Tamores endgültig zu Ende. So, das spiele ich Ihnen noch vor. Vini Vini mit Tahiti Tamores und dann in der nächsten Woche geht es weiter mit dem Jahre 1964. Das war's für heute. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. Fighting.